Hallo, meine lieben Freunde. Das allererste Live auf Deutsch. Jetzt werden wir mal schauen, was da ist, wie das funktioniert, wie viele Leute kommen. Wow, ich bin nicht mal so richtiges Live gegangen und schon haben wir über 30 Leute hier herinnen. Das geht ja schnell. Ihr habt ja schon gewartet auf mich, 40, 50. Wow. Ich warte eine Minute oder zwei Minuten, bis die Leute alle hereinkommen. Das sind meine allererste 60 Leute schon hier im Live, also das habe ich nicht erwartet. Wir warten ganz kurz mal, um zu sehen, dass es wohl auch alle Leute Zeit haben, hereinzukommen. Das ist jetzt so mit dem Live, mit dem Instagram, manche kommen dann etwas eine Minute später oder so. Ich freue mich, dass ich mein erstes Live tun kann hier auf Instagram. Ich hoffe, ihr versteht mich, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich bin in Prag, ich bin in Tschechien. Und das war relativ kompliziert. Kompliziert von dem her, dass das Internet bei mir im Zimmer ganz, ganz schlecht und unstabil ist. Also das funktioniert ganz, ganz schlecht. Und hier sind wir auf einem Ort, das ja nicht nur irgendwie für uns privat ist, sondern wir sind auf einer Tennisakademie, wo wir in Prag eben für unsere Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, wo wir dann auch unsere Unterkunft mieten. Und hinter mir ist ein Tennisplatz. Ich habe den Vorhang zugezogen, dass das keiner sieht. Das ist eigentlich ein Raum, wo Leute öffentlich reingehen können. So, ich hoffe, es werden nicht Leute reinkommen und stören. Und wir vertrauen auch, dass das Internet stabil ist. Schön, Robert, dich hier zu sehen. Robert sagt, das funktioniert gut. Man hört den Ton. Wow, wir haben über 80 Leute schon hier im Live. Grüße aus Bielefeld. Danke, ich freue mich so, euch hier zu sehen. Es ist begeisternd zu sehen, dass wir jetzt ein deutsches Instagram haben. Wir konnten es ja letzte Woche nicht tun, aus dem einfachen Grund, weil man braucht 1000 Nachfolger. Das wusste ich nicht. Wir haben 100 Leute hier in unserem Live. Ich bin zutiefst bewegt. Ich bin echt berührt. Okay, meine lieben Freunde, ich fange jetzt mal an. Ich werde mal losschießen. Das sind ein paar Dinge, die mir auf dem Herzen brennen. Und dann werden wir einfach frei von der Leber raus planen und werden vertrauen, dass der Heilige Geist hier wirkt, dass der Herr durch mich spricht und dass viele von euch wirklich auch verändert und tief berührt werden. Zuerst muss ich euch eine gute Nachricht sagen. Der Peter ist ja auch hier, der Peter Ebert ist ja auch hier, die Carol ist auch hier, die betreut diesen Instagram-Kanal. Wir haben ja am Freitag, erst Freitagabend in Liechtenstein, unsere Aktion gestartet mit Thank You Jesus Revolution. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann könnt ihr auf meiner Webseite schauen, reinhardhirtl.com, oder ihr könnt unseren Support kontaktieren, die werden euch das auch sagen. Und jetzt stellt euch vor, Freitagabend haben wir die Aktion gelauncht. Also dann hatten wir den ganzen Samstag, Sonntag, Montag, heute ist Dienstag, und über 7000 Bändchen sind schon weg. Und heute bin ich hier in Tschechien bei unserer IPS. Das habe ich dem Peter noch gar nicht gesagt. Das weiß ich ja noch gar nicht. Ich habe eine Überraschung für dich, mein lieber Peter. Wir werden die Aktion auch hier in Tschechien starten und in der Slowakei. Da gibt es schon eine ganze Anzahl Leute, die bereit sind, das zu tun. Wir werden eine Webseite aufmachen und wir werden auch hier in Tschechien und in der Slowakei die Thank You Jesus Revolution starten. Unser Herz ist ja, dass wir global gehen. Also, dass wirklich die ganze Welt ergriffen wird von Menschen, die einfach den ganzen Tag über Danke, Jesus sagen. Okay, meine lieben Freunde, ich lese euch jetzt einen Bibelabschnitt vor, der mich unwahrscheinlich berührt hat. Markus Kapitel 3 von Vers 13 weg bis Vers 15. Markus Kapitel 3 von 13 bis 15. Und er stieg auf den Berg, und ich lese von der Schlachter. Und er stieg auf den Berg und er rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm und er bestimmte 12. Die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Und ich möchte gerne über drei Dinge reden hier von diesem Abschnitt. Und zwar, erstens, mit ihm zu sein, zweitens, ausgesendet, drittens, in Vollmacht das Evangelium zu verkündigen. Und diese drei Dinge, die möchte ich so nennen. Erstens, Gemeinschaft oder intime Beziehung. Zweitens, Auftrag oder ausgesandt zu werden. Und drittens, Mission. Und wisst ihr, meine lieben Freunde, ich sage euch, ich habe jetzt seit über ein Jahr kein Live gemacht. Früher habe ich ja täglich Lives gemacht in Brasilien. 130 Leute sind hier, hungrig für das Reich Gottes. Das Live werden wir speichern und werden wir das dann auch auf YouTube stellen. Schau diesen Vers an, wie genial die Bibel hier redet. Die Bibel sagt hier ganz das erste Mal, Jesus stieg auf den Berg hinauf und er rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm. Bevor wir sehen, dass Jesus Christus die Menschen ausgeschickt hat, bevor wir sehen, dass Jesus Christus einen Auftrag gegeben hat, nämlich die Dämonen auszutreiben, die Kranken zu heilen, das Evangelium mit Vollmacht und mit Autorität zu verkündigen, bevor Jesus es getan hat, hat er was getan? Er rief sie zu sich. Wisst ihr, meine lieben Freunde, seit Jahrzehnten diene ich Jesus und wie oft und immer wieder habe ich Folgendes gesehen, was unwahrscheinlich traurig ist, nämlich Leute gehen hinaus und nehmen den Auftrag wahr. Leute gehen hinaus und verstehen, dass sie eine Mission haben. Leute fangen an, wie kann ich im Übernatürlichen leben? Die lernen im Glauben zu wandeln, die Kranke zu heilen und das Evangelium mit Kraft zu verkündigen. Und all das ist ja richtig. Das sollen wir Christen ja tun. Jeder Christ soll die Werke tun, die Jesus getan hat und größere Werke. Denkt daran, in unserem Herzen muss es brennen, dass du und ich dazu bestimmt sind, nicht einige auserwählte, großartige Männer Gottes und Frauen Gottes. Nein, jeder einzelne Christ ist dazu bestimmt, in Autorität, in Kraft und in Vollmacht das Evangelium zu predigen. Meine lieben Freunde, es tut mir immer weh, wenn ich höre, wie viele Christen darüber jammern, Europa ist verschlossen für das Evangelium. Das deutsche Volk, die Schweizer, die Österreicher, alle sind so verschlossen für das Evangelium. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass die Welt verschlossen ist für das Evangelium. Ich glaube auch nicht, dass Europa verschlossen ist für das Evangelium. Ich glaube, dass der Mensch heute hungrig ist nach dem Evangelium, dem wahren Evangelium. Wirklich, wirklich hungrig. Ich bin ja, wie gesagt, hier bei der IPS in Tschechien. Und ich dachte mir, ich werde die Gelegenheit beim Schopf packen, hier 3 Tennisstunden zu nehmen. Ich spiele sehr gern Tennis. Wir sind auf einer Tennisakademie. Und da habe ich die erste Tennisstunde genommen, die erste Lektion, gestern früh. Und ich sage euch, ich habe für eine Stunde Tennisunterricht bezahlt, aber nur 45 Minuten davon in Anspruch genommen. Weißt du warum? Weil 15 Minuten haben wir über Jesus geredet. Ein junger Mann, der kein Christ ist, der hier der Tennis-Coach ist, 15 Minuten über Jesus geredet, über die Güte Jesus. Dessen Herzen war offen, der hat ein Verlangen, der hat einen Hunger. Überall sehe ich, es ist nicht die Wahrheit, dass die Menschen verschlossen sind für das Evangelium. Die Wahrheit ist, dass wir leider sehr oft Religiosität gepredigt haben, sehr oft verkorkste Sachen gepredigt haben, sehr oft was weiß ich, was alles getan haben, aber nicht die wirklich gute Nachricht vom Reich Gottes verkündigt haben mit Kraft und mit Autorität und mit Vollmacht. Und hier möchte ich etwas sagen, was ganz wichtig ist. In den letzten Jahren haben ja so viele Christen Folgendes gelernt. Ich kann größere Werke tun als Jesus. Ich bin dazu bestimmt, Werke zu tun, die Jesus getan hat, und auch größere. Und da ist ein Hunger gewachsen im Leben der Christen. Das sehen wir überall, wo wir sind. Ein neues Verlangen, ein Hunger, eine Sehnsucht. Ach, wir haben die Leute doch Hunger, und ich sage jetzt die Christen, ach, wir haben die Christen doch Hunger, dass die Christen wirklich in der Autorität und in der Kraft, in der Vollmacht Gottes leben. Ich sage euch, wo immer ich hinkomme in Europa, Christen, die haben das Verlangen. Wie viele Christen sagen, ich will hinausgehen auf die Straße, ich will Kraft, Vollmacht, Autorität ausdrücken, aber die wissen nicht wie. Und jetzt merken wir in den letzten Jahren, und das ist auch ein Grund, warum wir unsere Schule des Prophetischen und Übernatürlichen geöffnet haben hier in Europa, und jetzt lernen viele Christen, ich kann in Vollmacht und Autorität kann ich einfach den Krankheiten befehlen zu gehen. Ich kann aufstehen in Vollmacht und Autorität und ich kann das Evangelium fließen lassen, aus mir heraus, auf eine einfache Art und Weise. Meine lieben Freunde, ich möchte euch hier etwas ans Herz legen, aber gleichzeitig auch eine Warnung aussprechen. Nämlich, wenn wir unser Hauptaugenmerk darauf legen, auf unsere Mission, das Evangelium in Vollmacht zu predigen, mit Autorität, mit Zeichen und Wunder, wenn das unser Hauptaugenmerk ist, dann werden wir irgendwann einmal entweder Schiffbruch erleiden oder sehr viel kaputt machen. Wenn unser Hauptaugenmerk darauf ist, Gott hat mich berufen, also er hat mir einen Auftrag gegeben, Gott will, dass ich auch etwas tue, dann werden wir auch irgendwann in Schwierigkeiten kommen. Und ich werde euch sagen, warum. Wir können diese drei Dinge nicht trennen. Und wir müssen sie auch in der richtigen Reihenfolge leben. Schau, was Jesus hier sagt. Er sagt, und er stieg auf den Berg hinauf und er rief zu sich. Er rief zu sich, welche er wollte. Bevor Jesus den 12 Aposteln gesagt hat, geht raus. Bevor Jesus den 12 Aposteln gesagt hat, hey, ihr habt Autorität. Hey, ihr habt Vollmacht. Hey, ihr habt Kraft. Hey, in meinem Namen könnt ihr das tun, was ich getan habe. Bevor Jesus das getan hat, hat er was getan. Er rief sie zu sich. Und ich sage euch, meine lieben Freunde, nichts ersetzt unsere Beziehung zu Jesus. Nichts ersetzt unsere Intimität zu Jesus. Bevor Jesus dich hinausschickt, ruft er sich zu sich selbst. Er ruft dich nicht zu einer Gemeinde, er ruft dich nicht zu einer Kirche, er ruft dich nicht zu einer Institution, er ruft dich wohin? Zu sich. Jesus, er rief zu sich. Und wisst ihr, heute hat sich das nicht geändert. Ich sage unseren Mitarbeitern, Papa, in den Kids Care, wir haben ja jetzt, ich habe das ja öfter gesagt in der letzten Zeit, über 250 Vollzeitangestellte. Ich sage unseren Mitarbeitern immer, Papa, sie den Kids Care, du kannst den Kindern nicht mehr geben, als du persönlich in deiner Intimität mit Jesus erlebst. Du kannst ihnen nicht mehr geben. Die Priorität deines Lebens ist nicht, bei Brazilian Kids Care zu arbeiten. Die Priorität deines Lebens ist nicht, den Kindern zu dienen. Die Priorität deines Lebens ist, Jesus rief dich zu sich. Und er sehnt sich danach, er hat ein Verlangen danach, jeden Tag mit dir Zeit zu verbringen in dieser herrlichen, wunderbaren, intimen Gemeinschaft. Und erst nachdem wir wirklich uns entschieden haben, mein tägliches Leben, mein Alltag ist folgendes. Jesus rief mich zu sich. Zuerst bin ich sein. Zuerst bin ich berufen zur Gemeinschaft. Zuerst bin ich berufen zur Intimität. Wisst ihr, eigentlich sollte jeder Christ in der Früh wach werden und die ersten Gedanken, die wir haben nach dem Aufwachen, die sollten bei Jesus sein. Eigentlich müsste ich das gar nicht sagen müssen. Denn Jesus hat uns ja in erster Linie nicht erkauft, damit wir was tun für ihn. Gott hat uns doch nicht geschaffen, weil er dringend Arbeiter brauchte. Natürlich sind wir Arbeiter in seinem Erntefeld, das weiß ich ja. Natürlich hat der Herr Werke für uns vorbereitet, die speziell für uns sind. Ja, das weiß ich ja. Aber denken mal, der Apostel Paulus, der hat es verstanden. Der Apostel Paulus, der hatte so eine tiefe und klare Überzeugung, dass er von Gott berufen war, das Evangelium zu predigen. Der zweifelte nie an seinem Auftrag. Absolut nie. Er war sich immer bewusst. In den Briefen schreibt der Paulus, ein Apostel, Jesus Christus. Paulus war sich so klar, was seine Berufung war. Aber dann liest dir mal das Leben von Apostel Paulus durch. Liest dir mal den Philipper Kapitel 3, Kapitel 3 durch. Ach, wie schreit er in seinem Herzen, oh, dass ich ihn erkennen möge. Und das spricht im Urtext von einer intimen Beziehung, von einem, oh, dass ich mit ihm doch Intimität leben möchte. Und dann sagt er, nicht, dass ich ergriffen habe, aber ich vergesse, was hinten ist, ich jage auf das zu, was vorne mir ist, nämlich ihn zu erkennen, ihn zu ergreifen, mit ihm in dieser Beziehung leben. Wisst ihr, als ich mein Buch geschrieben habe, Jesus ist mehr als genug, da habe ich viel studiert, viel in der Bibel auch durchgeackert und da habe ich auch viel nachgelesen, einfach um wirklich über dieses Thema so gut wie möglich schreiben zu können. Und da stieß ich auf eine Aussage von Billy Graham und das habe ich auch in mein Buch hineingeschrieben. Ich zitiere es jetzt aus freiem auf Stegreif heraus, so gut ich mich daran erinnern kann. Aber der Billy Graham, der wurde gefragt gegen Ende seines Lebens, ob er irgendetwas hat, was er bereut. Bereust du irgendetwas? Und wisst ihr, was der Mann gesagt hat? Ja. Stell dir vor, ein Mann, der eigentlich wenn ich mich nicht täusche, bei allen Präsidenten Amerikas im Weißen Haus aus und einging. Ein Mann, der in der ganzen Welt predigte. Ein Mann, der Stadien füllte. Ein Mann, der erlebte, dass sich Millionen und Millionen von Menschen zu Jesus Christus bekehren. Wisst ihr, was dieser Mann gesagt hat gegen Ende seines Lebens, was er bereut? Ich bereue es, dass ich nicht mehr Zeit mit Gott verbracht habe. Ich bereue es, dass ich nicht mehr Zeit im Stillen, ich alleine mit Gott verbracht habe. Und dann sagte er, wenn du Zeit mit Gott alleine verbringst, die Menschen, die versehen das, die spüren das, die merken das. Meine lieben Freunde, das, was Gott tut in dieser Welt, das werden die Menschen nicht erfüllen können, die Gott dazu berufen hat, wenn sie nicht als allererste Priorität verstehen, er rief mich zu sich. Ich bin in erster Linie nicht sein Mitarbeiter, ich bin in erster Linie sein Liebhaber und sein Geliebter. Und aus dieser Intimität heraus, aus dieser Beziehung, Jesus und ich, aus dieser Beziehung muss alles andere dann hinausfließen. Ach, wie viele Menschen, die sind so begeistert, dass sie für Gott berufen sind. Wie viele Menschen sind so begeistert, dass sie jetzt ähnlich auch hinausgehen gelernt haben, mit Kraft, mit Vollmacht zu predigen, andere Menschen mit Autorität das Evangelium zu verkündigen. Und ja, aber ich sage euch, meine lieben Freunde, da gibt es einen Vers in der Bibel, der in mir immer diese Ehrfurcht, diese tiefe, tiefe Ehrfurcht Gottes bewegt. Wenn die zu Jesus kommen und sagen, haben wir nicht geweissagt in deinem Namen? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht? Und die erzählen Jesus von den Werken der Autorität und der Vollmacht, die sie getan haben. Genauso wie hier in Markus Kapitel 3. Er sandte sie aus, dass sie Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben und das Evangelium zu verkündigen. Das stimmt ja. Jesus hat dich hier ausgesandt. Jesus hat mich hier ausgesandt, mit Vollmacht das Evangelium zu verkündigen und in Kraft und Autorität seiner Herrschaft sichtbar zu machen. Aber bevor Jesus das tat, rief er dich zu sich. Und denke mal, was Jesus sagen wird zu jenem Augenblick. Er sagt Folgendes. Ihr sagt, ihr habt Dämonen ausgetrieben, ihr habt die Kranke geheilt, ihr seid in dieser göttlichen und himmlischen Autorität gewandelt. Ich aber sage, ich kenne euch nicht. Und wisst ihr, was wurde theologisch doch diskutiert über diesen Bibelvers? Spricht es von Unerretteten? Spricht es von Menschen, die vom Glauben abgefallen sind? Spricht es von Menschen, die in die Hölle gehen werden, in die ewige Verdammnis? Aber wenn wir diese Fragen stellen, dann verpassen wir doch, worum es geht. Warum geht es denn in Wirklichkeit um diesen Abschnitt? Das Wort weichet von mir. Ich kenne euch nicht. Bedeutet nicht, dass Jesus nicht gewusst hat, wer ihr seid. Nein, nein. Das bedeutet nicht, dass Jesus sagt, ich weiß gar nicht, wer ihr seid. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Wort für ich kenne euch nicht, das Wort für kennen, bespricht von einer intimen, persönlichen Beziehung. Von Intimität. Und Jesus sagt Folgendes. Ihr habt was weiß ich was alles getan. Was habt ihr doch alles für gewaltige Sachen für mich gewirkt? Aber Intimität, die hatten wir nicht. Wisst ihr, ich bin jetzt bald Mitte 60 und ich habe, als ich jung war, damals war ich vielleicht Mitte 20, da bekam ich ein Buch in die Hand gedrückt von jemand. Dieses Buch las ich auf Englisch damals. Da ging es darum, um die großen Männer und Frauen Gottes, die in den 50er Jahren, 40er, 50er Jahren in den USA verwendet wurden, in dieser Heilungsbewegung. Da gab es ja eine riesen Heilungsbewegung, Catherine Coleman, Oral Roberts, ich glaube Kenneth Hagin war damals dabei, Atiel Osborne, also wirklich Zeichen und Wunder, Stadien wurden gefüllt, tausende Menschen wurden errettet, zigtausende Menschen wurden geheilt. Da war das Übernatürliche auf einer krassen Art und Weise manifest, hat sich dort geoffenbart. Und in diesem Buch schreibt dieser Mann und erzählt die Geschichten. Und letztendlich von über, ich glaube es waren über 150 Männer und Frauen Gottes, die Gott verwendet hat in dieser gewaltigen, übernatürlichen Heilungsbewegung, weniger als 10 haben ihr Leben gut geendet. weniger als 10 haben ihren Lauf gut vollendet. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals dieses Buch gelesen und ich habe gesagt, Herr, so will ich nicht enden. Ich will auf keinen Fall nichts in der Welt, mein Leben, meinen Lauf laufen, Menschen für dich erreichen, Zeichen, Wunder, Übernatürliches tun und letztendlich ende ich so. Und damals zu dieser Zeit hat Gott zu mir auch begonnen, so klar zu sprechen und er hat Folgendes gesagt. Er sagt, Reinhard, wenn du die Intimität mit mir, die Beziehung mit mir zur obersten Priorität machst, dann wirst du nicht zu enden. Damals hat der Herr zu mir Folgendes gesagt. Reinhard, viele Männer und Frauen Gottes, die verlassen sich auf die Salbung, die verlassen sich auf die Gaben und die verlassen sich auf die Berufung. Drei Dinge, Salbung, Gaben, Berufung. Der Herr hat gesagt, verlass dich nicht auf das. Mach das niemals zu deinem Fokus, sondern du leb aus Intimität mit mir heraus. Und aus dieser Beziehung mit mir tust du alles andere. Und das sehen wir so wunderbar in dieser Geschichte. Jesus hat zu ihnen gesagt, hört zu, zuerst rufe ich euch zu mir. Kommt her zu mir. Bleibt bei mir. Seid in meiner Nähe. Genießt diese Zweisamkeit. Lebt in dieser Intimität. Und schaut das Zweite, was er denn getan hat. Die Bibel sagt, er rufte sie zu sich, damit sie bei ihm sein sollten. Und die er aussandte. Es ist ja völlig falsch, wenn wir glauben, das Einzige im Christenleben ist die Intimität. Und wir sitzen zu Hause in unserem Jesusstuhl. Ja, ich sitze auch so gern in meinem Jesusstuhl. Ist ja wunderschön. Aber wenn wir glauben, dass Intimität ist nicht nur das Wichtigste, sondern ist auch das Einzige, dann machen wir einen großen Fehler. Welchen Fehler machen wir dann? Wir leben in dieser wunderschönen, herrlichen Beziehung mit Jesus, zu Hause in unserem Jesusstuhl, während wir niemals das weitergeben, was wir in Intimität mit Jesus erleben. Während wir niemals das hinaustragen, was er uns gezeigt hat, in Zweisamkeit, sitzend im Stuhl mit ihm. Ja, er ruft uns zu sich, macht das niemals zu einer etwas anderen als erste Priorität. Aber, mein lieber Freund, sitz doch nicht in deinem Stuhl mit Jesus und denk, es geht nur um dich. Sitz doch nicht in deinem Stuhl mit Jesus und denk daran, ach, wie schön, wieder eine neue Offenbarung. Ihr habt mich bestimmt schon alles sagen gehört, wie Jesus Folgendes zu mir gesagt hat. Wisst ihr, immer wieder erlebe ich das. Wie er gesagt hat, Reinhard, einer der größten Täuschungen meiner Kinder ist, wenn sie glauben, dass weil sie eine Offenbarung haben, wandeln sie schon darin. Was ist das doch für eine Täuschung? Unwahrscheinlich. Und wisst ihr, denk daran, mein lieber Freund, ich möchte etwas sagen, was ich hoffe, dass es dir durch das Herz dringt. Denk daran, er hat dich zu sich gerufen, erstens. Aber er hat dich nicht zu sich gerufen, dass du an seiner Brust liegen bleibst. Ach, wie schön, Jesus und ich haben so eine Liebesbeziehung. Wisst ihr, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich habe meine Zeit mit Jesus so genossen. Aber so genossen. Nur, dann musste ich irgendwann in die Klasse gehen und meine Schüler hier auf der Schule des Übernatürlichen und Prophetischen in Prag unterrichten. Ich sage euch, natürlich wäre es wunderschön, wenn ich die ganze Zeit stundenlang in meinem Zimmer sitzen könnte und nur die Zweisamkeit mit Jesus genießen können. Aber meine Intimität mit Jesus, da steht ja viel mehr dahinter. Nämlich, damit er mich hinausschicken kann. Damit er mich raussenden kann. Wisst ihr, ich habe etwas getan bei unserer Schule im Prophetischen und Übernatürlichen, was ich noch nie zuvor getan habe, weil ich es eigentlich auch noch nie so entdeckt habe. Ich habe die Schüler unterrichtet über die herrliche Liebe, die Gott für uns hat. Über diese Intimität zwischen Jesus und uns, der Braut. Und ich habe über Zephania, Kapitel 3, Vers 17 geredet. Gott, der Herr, freut sich über dir mit Jauchzen. Oder eine andere bessere Übersetzung sagt eigentlich mit Singen. Und plötzlich wurde mir klar, dass wir permanent Liebeslieder zu Jesus singen. Aber Jesus auch ein Liebeslied zu uns singt. Wenn der Herr sich über mich freut mit Singen, dann heißt das, er singt ein Lied über mich. Er hat im Himmel ein Lied geschrieben, speziell für mich. Und dann habe ich den Studenten gesagt, ihr habt jetzt eine Hausaufgabe von mir. Ihr müsst, wenn ihr morgen früh aufwacht und eure Zeit mit Jesus verbringt, dann nehmt ihr Papier, dann nehmt ihr Stift und dann sagt ihr, Jesus, ich habe genug geredet in meiner stillen Zeit, in meiner Zeit mit dir. Jetzt will ich dein Lied hören. Ich will hören, was du über mich denkst. Und ich habe gesagt, und dann seid ruhig, geht in euer Herz und hört, was Jesus über euch singt und das schreibt er nieder. Und dann heute in der Früh haben wir Zeit gegeben für etwas Zeugnisse. Es war sehr bewegend zu hören, dass unsere Schüler Jesus über sie singen gehört haben. Wunderschön. Toll. Ich bin aufgewacht und ohne das zu tun, was ich den anderen gesagt habe, ohne jetzt ganz bewusst, intentional aufzustehen, Blatt Papier, ich war kaum wach und schon hörte ich das Lied, das Jesus über mich singt. Hat mich zutiefst bewegt. Aber hör zu. Denk nicht daran, dass es reicht, Intimität mit Jesus zu haben. Weil wenn du nur in der Intimität mit Jesus lebst und weiter dann nicht hinausgehst, weißt du, wie du sein wirst? Wie das tote Meer. Wie das tote Meer. Da ist dann kein Leben drin. Das Leben, das wir erleben in Intimität mit Jesus, das wird nur so mächtig und kräftig in unserem Leben Auswirkungen haben, wie wir es auch weitergeben. Wisst ihr, ich sage gern folgende Aussage. Nichts gehört dir, bis du es nicht weitergibst. Erst wenn du es loslässt und weitergibst, dann weißt du, es ist wirklich deins, es gehört wirklich dir. Ist es nicht so? Du erntest das, was du sähst. Zum Säen musst du hergeben. Zum Säen musst du loslassen. Zum Säen musst du das Sachen rauslassen. Also, verbring ab sofort jeden Tag Zeit in tiefer Intimität mit Jesus. Und dann sagst du aber zu Jesus folgende. Jesus, schön, dass du mit mir hier Zeit verbracht hast. Aber ich werde jetzt mit dem, was ich habe, auch hinausgehen. Ich werde anfangen, jetzt das den anderen Menschen mitteilen. Ich werde euch jetzt etwas sagen. Und ich hoffe, ihr nehmt das wahr. Und setzt das auch in die Praxis um. Egal, was du mit Jesus in der stillen Zeit erlebst, auch wenn du nicht an diesem Tag auf die Straße gehen kannst, um das weiterzutragen, um zu evangelisieren, um für die Kranken zu beten, um deinen Auftrag auszuführen, behalte es doch nicht für dich in deinem netten kleinen prophetischen Tagebuch. Tu das doch nicht. Wie viele Christen, die leben in der Intimität mit Jesus und es bleibt permanent nur für sie zwei, diese Zweisamkeit. Tu das nicht. Fang an und teile es mit anderen Menschen mit. Jeder von euch hat doch ein Handy, sonst werdet ihr hier gar nicht bei meinem Live im Instagram. Jeder von euch hat im Handy Kontakte. Was Jesus dir zeigt in Intimität mit ihm, fang an, schreib es auf und schick es an die Leute mal in deinem Handy. Geh mal hinein auf deine Kontaktliste und sag, ich werde heute das weitergeben, was er mir gezeigt hat in meiner intimen Zeit mit ihm. Und alleine so können wir anfangen zu hören, zu sehen und weiterzugeben. Wisst ihr, wenn wir nur alleine leben mit dem Auftrag, mit der Mission, hinauszugehen, zu predigen, zu tun, aber wir leben nicht in der Intimität, dann leben wir eigentlich führerlos. Wir wandern im Kreis herum, irgendwann geht uns die Energie aus, die Kraft aus, irgendwann wissen wir nicht mehr, mit wem wir was wo beten sollen, irgendwann merken wir, wir haben angefangen, vom simplen, einfachen Glauben im Übernatürlichen zu leben, hineinzukommen in diese Routine, ja, ich weiß ja eh, wie es geht, ich gehe einfach raus, ich bete einfach, ich lege die Hände auf, ich predige das Evangelium. Aber wenn die Intimität fehlt, es wird so schnell gehen, dass wir leer sind. Das geht nicht. Aber wenn du nur zu Hause mit Jesus sitzt und nichts tut damit, nicht tust damit, dann wird es stinkig werden. Dann wird es wie ein totes Meer sein. Dann hast du permanent noch eine Offenbarung. Und was für ein Selbstbetrug, wenn ich noch eine Offenbarung habe, dann werde ich glücklich sein. Dann geht es meinem Leben besser. Dann werde ich zufrieden sein. Nein, nein, nein, nein, mein lieber Freund. Wir brauchen unbedingt diese drei Dinge in Kombination. Zusammen. Intimität mit Jesus und dann zu wissen, ich habe einen Auftrag. Jesus hat mich nicht dazu berufen, einfach mit ihm im Jesusstuhl zu sitzen. Das ist meine erste Berufung, aber das ist nicht die einzige Berufung. Schau mal, wie wunderschön das ist. Ich bin eingefroren, ja, da kann ich gar nichts machen. Ich bin eben hier in Tschechien, das Internet, das kommt gleich wieder zurück, wird gleich wieder laufen. Schau mal, es ist nicht meine einzige Berufung, in Intimität mit Jesus zu leben. Nicht die einzige. Das ist eine ganz wichtige Berufung, aber nicht die einzige. Es ist wichtig zu verstehen, dass Intimität dient auch dazu, dass er mich ausschicken kann. Intimität dient auch dazu, dass er zu mir sagen kann, Reinhard, raus damit. Da gibt es Menschen um dich herum, die brauchen das, was ich dir heute früh in deinem Jesusstuhl gezeigt hast. Wisst ihr, meine lieben Freunde, als ich angefangen habe, nicht für mich zu behalten, was ich erlebe in meiner Zeit mit Jesus, sondern es großzügig und überall mitzuteilen, da habe ich gemerkt, wie oft Jesus mir in früh in der Zweisamkeit mit ihm Sachen gezeigt hat, wo ich mir gedacht habe, oh, das war so schön. Aber irgendwo am Tag begegne ich Menschen, die haben ganz genau das gebraucht, was der Herr mir heute früh in seiner Zeit mit ihm gezeigt hat. Denk daran. Und ich möchte dich jetzt noch etwas anderes herausfordern. Wenn du in der Früh deine Zeit mit Jesus verbringst oder am Abend oder wann auch immer, wenn du deine Intimität Zeit mit Jesus verbringst, sag ihm Folgendes. Jesus, hier bin ich. Sende mich. Sende mich. Schick mich heute hin, wohin du mich hinschicken willst. Wisst ihr, was geschehen wird? Ich bin so überzeugt. Ach, wie oft habe ich das in meinem Leben erlebt, dass mitten im Tagesablauf, weil du ja aus Intimität herauslebst, mitten im Tagesablauf gibt der Herr Jesus dir einen Wink und sagt, bieg hier ab, geh in diesen Laden, geh dort hinein, mach das. Ich kann mich erinnern, ich war zu Hause mal bei mir und war einfach zu Hause bei mir, ganz normal in meinem Alltag. Ich habe gearbeitet in meinem Büro in Brasilien, da habe ich in Sao Paulo noch gelebt. Und ich sitze zu Hause in meinem Büro in Sao Paulo und ich arbeite. Und plötzlich sagt der Herr zu mir, steig ins Auto und fahr zu diesem und jenen Laden, zu diesem und jenen Supermarkt. Das war in etwa vielleicht eine Viertelstunde weg von mir. Und wisst ihr, ich habe gelernt, wenn Jesus mir einen Wink gibt, sofort folgen. Schau, er rief zu sich, die bei ihm sein sollten und die er aussandte. Wenn Jesus dich aussandt, hör auf mit ihm zu diskutieren. Wenn Jesus dich aussendet, fang nicht an, mit ihm zu reden und sag, ach Herr, diese Zweisamkeit ist so schön. Können wir noch ein bisschen hier sitzen und gemeinsam miteinander Gemeinschaft genießen? Nein, in dem Augenblick, wo Jesus sagt, geh, gehst du. In diesem Augenblick. Und ich liebe es, barfuß herumzulaufen. Gut, Brasilien ist ja ohnehin immer heiß. Aber die Debbie sagt immer, Liebling, unser Leintuch ist immer so schmutzig schwarz bei deinen Füßen, weil du immer schmutzige Füße hast. Ja, ich weiß, wir sollten schwärzere Leintücher haben, dann wäre das Leintuch nicht so schwarz. Oder ich sollte mir die Füße abends waschen, vorm Bett gehen. Muss ich mir vielleicht angewöhnen. Aber ich liebe es einfach, barfuß herumzulaufen. Und ich bin da in meinem Büro und plötzlich sagt der Heilige Geist, geh und fahr in diesem Supermarkt. Ich habe alles liegen stehen gelassen, bin ins Auto eingestiegen, habe keine Ahnung gehabt, warum, habe zu der gesagt, ich komme gleich wieder. Ich habe nicht mal daran gedacht, Schuhe anzusehen. Barfuß feucht dorthin, steig aus dort, fahre in die Tiefgarage dieses Supermarktes, hatte immer noch keine Ahnung, was ich da tun soll, keine Ahnung, was ich da einkaufen sollte, wusste nicht, was da geschehen wird. Ich dachte mir, okay, ich gehe einfach raus, weil er rief zu mir und er sandte aus. Ich ging hinaus und ich fuhr in die Parkgarage hinein und eine Frau beginnt zu rufen. Auf Portugiesisch. Sie sagt, hallo, hallo, hallo. Und ich bleib stehen und ich sage, was ist? Ja. Und sie sagt, bist du nicht der Reinhard? Und ich sage, ja. Und sie hat Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, ich lebe in Portugal. Ich glaube, Portugal oder Spanien. Spanien kann ich mich jetzt nicht mehr ganz sicher erinnern. Sie lebte in Europa, in einem anderen Land. Aber sie war Brasilianerin. Und sie hat gesagt, ich musste nach Brasilien, nach Sao Paulo, wegen einer bestimmten schwierigen Situation zu lösen. Und dann hat sie gesagt, Herr, ich hätte einen Riesenwunsch in meinem Herzen. Wenn es irgendwie möglich ist, möchte ich den Reinhard treffen. Sie hat eine Nachricht auf Instagram gelesen und gehört und auf YouTube. Und stell dir vor, ich stehe am Parkplatz. Sie kommt soeben von Europa an, direkt vom Flughafen dorthin und unterwegs. Dort, wo sie hingefahren ist, musste sie ein paar Sachen einkaufen. Und ich bin genau zum Augenblick dort. Und der Herr hat mir ein prophetisches Wort für sie gegeben und ich konnte beten, weil sie krank war und der Herr heilte sie. Mein lieber Freund, Jesus will nicht mit dir zu Hause in Zweisamkeit sitzen, damit ihr zwei einfach nur eine schöne Zeit habt. Punkt. Jesus liebt die Zweisamkeit, er mag dich, er genießt sie, aber Jesus sagt, zuerst rufe ich dich zu mir, aber ich schicke dich auch aus. Raus mit dir. Da draußen gibt es jemand, der dich braucht. Heilt sie da! So viele von euch sehe ich, die ich hier so gut kenne. Ach, wie freue ich mich hier. 185, 184 Leute haben wir hier. Und wisst ihr, stell dir vor, was wäre, wenn von heute an, aufgrund dieses Lives, jeder von euch Folgendes tut. Okay, ich werde jetzt Zeit mit Jesus zu verbringen, aber damit bin ich nicht zufrieden. Ich werde nicht zufrieden sein, einfach Jesus und ich es zu genießen, sondern ich werde in meiner Zeit mit Jesus bereits sagen, Herr Jesus, aber vergiss mich nicht ausschicken, gell? Vergiss nicht, dass ich von dir heute ausgeschickt werden werde. Und dann leben wir mit dieser Herzenshaltung. Dann gehen wir durch den Alltag schon mit dieser ganz bewussten Herzenshaltung. Er ruft mich zu sich und er schickt mich raus. Und dann, wenn er mich rausschickt, dann wissen wir auch, dass das Dritte geschieht. Er rief sie zu sich, er schickte sie auf und schau wofür, um zu verkündigen. Um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Mein lieber Freund, Jesus schickt dich nicht aus einfach, weil er nicht will, dass du zu Hause bist. Jesus schickt dich nicht aus einfach, weil er denkt, für dich zu Hause in Zweisamkeit, das ist nicht gut. Nein, Jesus schickt dich nicht einfach aus. Er schickt dich aus. Warum? Damit du mit Vollmacht, mit Autorität sein Reich auf diese Erde bringst. Sein Ausschicken hat immer einen bestimmten Zweck. Sein Ausschicken hat einen ganz, ganz, ganz konkreten Zweck. Nämlich welchen konkreten Zweck? Den konkreten Zweck, Evangelium zu predigen und Vollmacht auszuüben. Wisst ihr, wenn wir uns bewusst wären, was diese einfache Aussage bedeutet, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Nur diesen einzigen Satz. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Dann würden wir niemals mehr hinaufgehen. Niemals mehr. Wir würden niemals mehr hinausgehen und einfach denken, naja, er hat mich halt ausgeschickt. Wir würden nicht mehr zweifeln an unserer Autorität. Wir würden niemals mehr in Frage stellen, dass wir ausgeschickt sind mit der Autorität des Himmels. Der gesamte Himmel steht hinter dir, wenn du den Mund aufmachst und das Evangelium predigst. Der gesamte Himmel steht hinter dir, wenn du den Mund aufmachst und die Kraft Gottes freisetzt. Der gesamte Himmel steht hinter dir, wenn du dich wagst, aufzustehen in der Sicherheit und im Glauben. Ich lebe in der Autorität Jesus Christus. Und in dieser Autorität heile ich die Kranken, in dieser Autorität treibe ich die Dämonen aus, in dieser Autorität verkündige ich das Evangelium. Ich sage euch, wie traurig macht es mich immer, wenn wir glauben, dass wenn wir die richtige Methode haben, dann hat das Evangelium Kraft. Die Bibel sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Wisst ihr warum nicht? Denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung derer, die glauben. Die Kraft Gottes liegt nicht in der Methode. Ob du das Evangelium zeichnest, mit Worten predigst, Pantomime machst, Musik machst, egal, Grafik machst, Kunst machst, das ist doch völlig egal. Die Kraft liegt doch im Evangelium. Und in dem Augenblick, wo ich Intimität mit Jesus habe und weiß, er sagt, raus mit dir, Reinhard, raus mit dir, Reinhard. In dem Augenblick, wo ich das weiß, weiß ich auch, er sagt nicht nur, raus mit der Reinheit, sondern die gesamte Autorität des Himmels, die steht hinter dem, der gesagt hat, hinter dem, der geht, weil er dem gehorcht, der gesagt hat, raus mit dir. Ach, wie viele Jahre meines Lebens habe ich verschwendet mit religiösen Evangelisieren. Wie viele Jahre habe ich verschwendet, weil ich gedacht habe, ein Christ muss das Evangelium predigen. Wie viele Jahre habe ich verschwendet, wie viel Energie hat es mir gekostet, aus Pflichtbewusstsein heraus andere zu evangelisieren. Meine lieben Freunde, ich bitte, tu das doch nicht. Lebe in Intimität. Wenn du bereits mit ihm sitzt, in deiner stillen Zeit mit ihm, sagt Jesus, Jesus, ich sitze hier, aber ich gehe raus. Ich weiß, nach dem Hiersitzen kommt das Rausgehen, ist mir völlig klar. Und dann sag zu ihm auch, Herr Jesus, ich danke dir für den guten Heiligen Geist. Sag, Heiliger Geist, bitte erinnerst du mich heute den ganzen Tag über, dass ich ja nicht hinausgehe, weil ich als guter Christ evangelisch das Evangelium predigen muss. Heiliger Geist, bitte erinnere mich den ganzen Tag über, dass ich ja nicht hinausgehe, weil ein guter Christ muss das tun. Ich muss mir ja Punkte im Himmel sammeln. Sondern nein, ich gehe heute hinaus. Aus einem einzigen Grund. Ich war mit intim mit ihm, er hat mich ausgeschickt und jetzt ist der, der mich ausgeschickt hat, steht voll hinter mir. Seine Kraft, seine Autorität, seine Liebe, seine Vollmacht, die alle stehen hinter mir. Ich bin Botschafter an seiner Stadt. Wisst ihr, meine lieben Freunde, ich habe einen Traum in meinem Herzen. Ich habe viele Träume in meinem Herzen. Ganz, ganz viele Träume. Und ich werde nicht aufhören zu träumen. Ich träume seit Jahrzehnten davon. Was haben Leute mich schon für verrückt erklärt? Ich kann mich erinnern, vor 30, 40 Jahren, Leute wollten diskutieren mit mir. Rainer, du bist Idealist. Rainer, das geht doch gar nicht. Rainer, so wird die Gemeinde nicht sein. Ich habe seit Jahrzehnten einen Traum, dass der Herr Jesus eine Braut sich zurichtet. Die lebt in ganz, ganz starker Intimität. Und diese Braut, die scheut sich keine Mühe, um hinauszugehen. Und diese Braut, die hat keine Angst, vor mir hinauszugehen. Diese Braut, die macht sich keine Gedanken. Die schaut nicht auf sich selbst. Die schaut nicht auf sich selbst und sagt, schaffe ich das, kann ich das, werde ich das tun. Nein, die geht raus aus der Intimität, ist hinausgesandt und in dem Augenblick, wo sie draußen ist, wandelt sie mit der Autorität des Himmels. Und ich sehe überall auch viele von euch, die ihr hier sind. Ich sehe gerade, meine liebe Michaela ist hier. Ach, so viele von euch, die kenne ich ja hier, die hier seid. Wisst ihr, wie schön es ist zu sehen und zu wissen, dass viele von euch das bereits leben? Ich sage euch, der Schrei in meinem Herzen, der wird nicht leiser, der wird lauter. Es ist der Herr dabei, eine Braut sich zuzubereiten, die sagt, egal wo ich hingehe, in dem Augenblick, wo ich gehe, geht Jesus da. Er redet durch mich, er drückt sich aus durch mich, er heilt durch mich, er liebt durch mich, er setzt frei zu mich, durch mich. Jesus ist jetzt derjenige, der auf der Straße ist, durch mich. Jesus ist derjenige, der im Supermarkt ist, durch mich. Jesus ist derjenige, der jetzt durch mich am Autobahnparkplatz wird. Jesus ist derjenige, der durch mich im Zug wird. Jesus ist derjenige, mit dem ich intim war, der mich rausgeschickt hat und der jetzt in seiner Autorität durch mich wirkt und durch mich fließt. Meine lieben Freunde, das war das erste, allererste Live hier bei uns. Es war so schön, viele Namen von euch zu sehen, war sehr, sehr bewegt. Viele von euch, die ich hier kenne, die liebe Gerhild, meine Zeit, 30 Jahre oder länger kennen wir uns. Ich werde jetzt zurück in meine Gasse, mein lieber Daniel unterrichtet da drinnen gerade, hier in Prag auf der IBS. Und ich werde jetzt zurück in die Klasse mit meinen wunderbaren Studenten hier arbeiten. Nächste Woche haben wir wieder ein Live. Nächste Woche nicht am Dienstag, weil am Dienstag sitze ich im Flugzeug zurück nach Brasilien. Aber Montagabend werde ich noch das Live machen. Wir werden anfangen, immer wieder Lives hier zu machen. Und da werde ich mein Bestes tun, um euch zuzurüsten. Werde ich mein Bestes tun, um mein Herz auszuschütten. Und wir werden Jesus Christus auf die herrlichste Art und Weise hier auf dieser Welt vertreten. Und die deutschsprachige Welt wird sehen, Gott ist gut. Die deutschsprachigen Länder, die werden sehen, Jesus lebt, Jesus ist gut. Und Jesus ist heute noch derselbe, der er immer schon war. Tschüss in die Schweiz, tschüss in Deutschland, tschüss nach Österreich, tschüss so viele Namen, die ich hier sehe und die ich kenne, die ich im Herzen trage und die ich so, so, so, so lieb habe. Wir sehen uns nächste Woche. Ja, ciao, auch du, mein lieber Robert. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht, intim, rausschicken, Autorität, Kraft und Vollmacht. Ciao, bis zum nächsten Mal.